Scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen zum Sunday Service, einer neuen Ausgabe mit neuer Musik. P.S. I Love You hörten wir gerade eben. Die Band aus Kanada hat vor kurzem mit For Those Who Stay ihr drittes Album veröffentlicht. Schönster Indie-Rock, ganz im Stile von den Bands wie Pavement und ähnlichem. Track gerade eben hieß Advice. Advice, ich sag euch mal, was diese Sendung zu hören sein wird. Unter anderem dabei schönster Six-Piece-Pop mit The Velts. Dann aus Kanada gibt es mit Avec le Soleil sortant de sa bouche aus dem Constellation-Stall. Schönste Mischung aus Post- und Krautrock. Aus den USA, aus Philadelphia, sind Purling Hiss dabei. Die machen wundervollen Lo-Fi-Pop. Und dann ebenfalls aus den USA eine Dame namens Jen Ghetto und ihrer Band S, also einfach nur mit der Buchstabe geschrieben. Da gibt es so Richtung 80s Lo-Fi Bedroom-Pop auch schönste Sachen zu hören. Hier geht's weiter mit Death from Above 1979. Schon wieder Musik aus Kanada, auch Death from Above 1979, kommen aus dem ganz hohen Norden von Nordamerika. Die Band hat gerade eben erst ihr zweites Album veröffentlicht. Man höre und staune. Eigentlich hätte ich gedacht, die Band hätte schon viel mehr auf dem Kerbholz, aber es gab zwischendurch lange Auszeit und so richtig produktiv sind die beiden hier auch nicht. The Physical World, das neueste Album der Band. Eben war ihr Track Crystal Ball zu hören. Sie sind auch demnächst auf kleiner Clubtour und so ich das mitbekommen habe, zumindest in Hamburg, ist das Ganze schon seit Wochen restlos ausverkauft. Ja, noch so viel Rock-Sounds hier. Ein bisschen was für die Beine. Nämlich Johnny Osborne mit Lend Me the 16. Track I mean, We dub it by Miss Each Day. More time is a four-track. We mix down by the two-track. Next time is a 24. So me say, lend me your 24. I make we mash down the dance floor. Lend me your 16. Oh! We have to keep the city clean. And I say, lend me your 16. Oh! Come make we keep the city clean. And I say, lend me, oh, lend me. Lend me, oh, lend me. Oh, lend me. Lend me your 16. Oh! I the 16 track on me. Sometimes them a rocking. The ghetto crack them a ducking. The risk of crack them a jumping. Sometimes them a punk it. This a real bad language. Cause all of them just a skank it. Say lend me, oh lend me. Lend me, oh lend me. Oh lend me. Lend me the 16. Come help me keep the city clean. And me say lend me, oh lend me. Oh lend me, oh lend me. Lend me the 16. All the 16 track on me. Lend me the 24. We have a mash down the dance floor. If you're the locks on a resto, them just a jump on the disco. So lend me, oh lend me. Lend me, oh lend me. Oh lend me. They lend me the 24. We have a mash down the dance floor. Lend me, oh lend me. Lend me, oh lend me. Oh lend me. Lend me the 16. Lend Me the 16, das war Johnny Osborne, ein Track von einer Compilation, nämlich der Studio One Dance Hall heißt die, Untertitel Sir Coxon in the Dance, the Foundation Sound. Sir Coxon, das ist der Produzent Clement Dodd, der in den 50er Jahren in Kingston, Jamaica ganz viele Reggae-Scheiben damals produziert hat und ja, hier ganz viel von diesem Zeugs halt kompiliert wurde auf der Studio One Dance Hall Scheibe, erschien natürlich wieder mal bei Soul Jazz Records, diesem Qualitätslabel, das immer wieder tolle Sachen ausgibt aus den Archiven. Und ich habe noch einen Track für euch, und zwar Green Tea and Chasey hören wir mit dem Ghetto Girl, auch natürlich von der Studio One Dancehall Compilation. Check it out. Aphrodisia, me get some money now. You love it, and me don't maniac. You article and natural. Me aphrodisia, me get some money now. You love it, that me turn maniac. You don't like the so-so, no love the chat-chat. You no social, you no social. You no aristocrat. You no live pon no hill. You live pon the flat. Me no business when nobody out a road want chat. Me love you to the bone and tell the whole world that. So come green tea, call lyrics after flesh. You are my number one. You are my number two. You are the flowers of my garden. Slang ba do me dang me telling them already. Me a go tell them again. Oh man, you are my number 1 to 110. Oh man, you are my lover and you are my friend. Diamonds and pearl, you worth more than them. My very special lover, you are my gem. Everything copper. I would be like a subway train without break. If you should walk out of my life, that's something I couldn't take. Would be like a birthday party without cake. So calm down, green tea, come and sing on the table. Ja, Tja, das Get a Girl von einem gewissen Green Tea and Chassis. Also Green Tea als Bandnamen zu nehmen, finde ich schon ziemlich spitze. Und der Sound hier auch wirklich großartig auf der Studio One Dancehall Compilation. Musik von dem Produzenten Sir Coxone. Und das Ganze auf, ich glaube sogar genau dreifach Vinyl ist es hier. Muss man schon ab und zu mal aufstehen und die Scheibe umdrehen. Aber ja, ich finde das immer eigentlich ziemlich klasse, wenn sich da was dreht auf dem Plattenspieler und nicht immer nur so ein komischer Rechner dort läuft, wo irgendwelche schlechten MP3s abgespielt werden. Avi Buffalo als nächstes, das Album der Band. Das zweite trägt den Titel At Best Cool Cold, war auch letzte Woche hier Album der Woche. Und von Avi Buffalo hier der Track Memories of You. Memories of you, they only come to me when I'm with you. One moment I come to, the rest I spend. It's all the same, bitch, I'm on fire. You got magnum desire, I'm a cheese ball on fire till the morning dew. Memories of you, they only know what's in it for the dues. And Saturday sure sucked the life right out of me. Hello, sweet. Das war Avi Buffalo mit dem Track Memories of You. Avi Buffalo, namensgebend für diese Band, war der Kopf der Band. Und zwar ist das Avi, Avigdor Sahne Eisenberg. Der kommt aus Long Beach, Kalifornien. Und ist für das Songwriting, Gesang und auch für die Gitarre zuständig. Und zumindest auch für einen Teil des Bandnamens, wo der zweite Teil Buffalo herkommt. Die Zusammenhang habe ich noch nicht rausgefunden. Aber vor 4 Jahren veröffentlichte die Band auf Sub Pop Records ihr Debütalbum. Hatte zumindest damals schon in den USA erste Achtungserfolge. So groß schienen die nicht zu sein, denn bis zum Sunday Service Headquarter drangen AV Buffalo zumindest bis dahin noch nicht vor. Aber die neue Platte, wirklich sehr, sehr schön. Schönster Pop-Ansatz, auch wie gerade eben gehört hier beim neuesten Album At Best Cuckooed. Und ja, ein bisschen West Coast Pop, ein bisschen Referenzen an die 60er und ja, auch wirklich schöne Pop-Momente dabei. Ein bisschen Richtung Beach Road Sparks oder früh Bill to Spill, wenn man so Vergleiche ranziehen möchte. Und auch mehr dazu nochmal nachzulesen auf der Homepage unter sundayservice.de. AV Buffalo, wie gesagt, hier letzte Woche mit dem Album der Woche in dieser Sendung. Der nächste Herr nennt sich Bored in Nothing, kommt aus Australien und hat in seinen Songs richtig wichtige Themen verarbeitet, wie die Liebe, die Freundschaft, Alkohol oder auch Eiscreme. Hier kommt der Track Ice Cream Dreams von Bored Nothing. Tja, Ice Cream Dreams, das Ganze war eben gerade ein Track von Bored Nothing aus Australien, ein einzelner Herr, der hier noch mit einem Hund zu sehen ist auf diesem Foto, was mir vorliegt, und er veröffentlicht im Oktober, nicht mehr so lange hin, aber doch noch ein paar Wochen, nämlich Ende Oktober erst, sein neuestes Album, Some Songs heißt dieses, bin gespannt, wie dann der Rest ist, das eben gerade war doch schon mal sehr angenehm zu hören. Es gibt was Neues, erstaunlicherweise von Atari Teenage Riot, Burn, Berlin, Burn, glaube ich, heißt das demnächst erscheinende Album von dieser Band oder ist sogar schon draußen, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hier ein neuer Track von ihnen. Modern Liars gibt es auch in diversen Remixen von Andy Weatherhall und auch von den Klaxons oder von den Fuck Buttons. Das Original, obwohl hier auch wieder so ein Radio-Edit, glaube ich, gefällt mir dabei allerdings doch am besten. Modern Liars von Atari Teenage Riot. We'll be right back. are destroying our humanity, but we say that computers are controlled by man and they can be used to help humanity. Ihr den Sunday-Service. Willkommen zu unserer beliebten Quizfrage. Und zwar, welche Band hat in ihrer Karriere über 70 Millionen Platten verkauft? Na klar, das waren Oasis. Die hörten wir gerade mit einem Track, der hieß, It's Better People hieß dieser. Und Oasis sind gerade dabei, ihren Back-Katalog zu veröffentlichen, wieder zu veröffentlichen. Vor kurzem gab es dort vor einigen Monaten mit Definitely Maybe schon die erste Version. Jetzt gibt es den zweiten Streich, und zwar What's the Story? Morning Glory, das zweite Album der Band aus Manchester um die beiden Brüder Gallagher. Damals der ganz, ganz große Durchbruch, auch in Amerika dann mit diversen Nummer 1 Hits, zumindest das Album war Nummer 1 und mit großen Tracks drauf wie Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Some Might Say, Roll With It, Morning Glory, She's Electric, alles Bands, die damals in Indie-Discos rauf und runter liefen und wenn man ganz ehrlich ist, die man nicht mehr wirklich unbedingt hören muss. Deshalb auch lieber von diesem ganzen Dreifach-CD-Paket ein paar andere Songs hier ausgewählt. Also einmal gibt es hier die normalen Tracks des Albums natürlich nochmal remastered, wie man so schön sagt. Dann gibt es eine Compilation mit B-Seiten und Demo-Version und Unreleased Material. Die ist eigentlich fast am nettesten, weil es mehr oder weniger Akustik-Versionen zum größten Teil sind und auch Tracks, die ich zumindest noch nicht kenne. Und dann die dritte CD, das sind durchweg Live-Aufnahmen und auch ein, zwei Demos vielleicht dabei. Das ist eigentlich die schwachste von diesem Dreierpack, weil ganz ehrlich, Live-Aufnahmen braucht die Welt wirklich nicht, zumindest nicht von Oasis, die live nie besonders großartig waren, aber eher das Publikum besser, welches dann mitsingen konnte bei den großen Hits. Und wer die Platte hat, braucht den Rest eigentlich nicht. Wer die Band nicht kennt und nochmal einsteigen möchte, für den ist eigentlich eine Best-of-Compilation eigentlich viel besser gedacht. Vielleicht die Hardcore-Fans, die Die-Hard-Fans von Oasis, die brauchen diese Chasing the Sun Edition, heißt das Ganze, von What's the Story? Morning Glory. Noch ein Track für euch von dieser B-Seiten-Geschichte und extra Tracks. Oasis mit Bonehead's Bank Holiday. Right, the fucking bear. If we lose it, far. Johnny Money. Bitch Benz, what fucking kind of car you are? La la la. Second door. Oh, shit. I met a funny fucking girl on the crowded beach in Spain. Her name's Aveline. She said she came to Spain to have a good time. That's right. She was with her mom. She was with her mom. It would have faced like an unending fucking unending pain. And the bitch said her name was Doc. She didn't have to talk a lot. I couldn't tell if she was mad or not. La la la la la la la la la la. Right, we're on it. Don't you know? Right. Tja, die Jungs von ihnen aus Manchester und aus der Arbeiterklasse, die zu verstehen, das Englisch, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich zumindest kriege das nicht so richtig hin, wenn ich ehrlich bin. Das war ein Oasis mit Boneheads Bank Holiday, ein Track von der Dreifach-Compilation. What's the Story? Morning Glory in der Chasing the Sun Edition erscheint diese Woche. Die nächste Dame, Markéta Irglova, kommt aus Tschechien, ist eine Sängerin und hatte mal mit ihrer Band The Swell Season ziemlichen Erfolg. Das war, glaube ich, damals so ein Duo mit Glenn Hanser zusammen, wenn ich mich richtig entsinne. Hat auch einen Oscar bekommen für einen Track, den sie zu einem Film beigesteuert hat. Once hieß der, so ein irischer Film. Und jetzt veröffentlicht sie ihr zweites Soloalbum Muna, betitelt, aufgenommen in Island und auch sehr sphärisch die Musik dort drauf. Wir hören ihren Track, Titel muss ich gleich hinterher sagen, weil ich gerade ein bisschen gepennt habe. Aber erstmal hier für euch. Markéta Irglova. Outside, it's raining, but still, it's no reason to hide. Marketa Irigilova hörten wir, eine Dame aus Tschechien, wie gesagt, bekannt auch als Mitglied von The Swell Season. Muna heißt ihr neuestes, zweites Album und der Titel Phoenix, den war ich euch noch schuldig. Die Platte wirklich sehr ruhig, sehr sphärisch, sehr getragen. Nicht unbedingt für alle Geschmäcker war es auf jeden Fall, aber richtige Herbstmusik und so langsam wird es ja auch kalt draußen. Hier geht's weiter mit den Growlers vom Album Chinese Foundation, ihr Track Big Toe. So waren die Growlers, die kommen aus Kalifornien, haben früher eigentlich einen eher raueren Sound gemacht mit eher so Post-Punk-Einflüssen, ein paar Surf-Gitarren und jetzt sind sie doch eine Spur ruhiger geworden. Die Band hat jetzt auch schon, glaube ich, 5, 6 Alben veröffentlicht. Neuestes heißt The Chinese Foundation, The Growlers aus Kalifornien. Hier mit, wie nennen sie es selbst, Beach Goth nennen sie ihre Musik, also ein bisschen sonnengebräunt und mit Salz auf der Haut, alles ganz nett gemacht, die Platte hier. Und von den Growlers ein weiterer Track, Good Advice. Musik, wie gesagt, aus Sunny Kalifornien. Thank you. Das waren The Growlers mit ihrem Track Good Advice. Bei den Aufnahmen zu ihrem neuesten Album Chinese Foundation haben sie bestimmt Codein genommen und sich ein bisschen einschläfern lassen, weil ansonsten, wie gesagt, sind sie eher schrammeliger und rauer, obwohl dieser ruhige Sound der Band eigentlich auch ganz gut steht. Der Retro-Crooner schlechthin ist Gaspar, wie heißt er richtig? Gaspar Royant. Der hat sein Debütalbum Ten Hit Wonder nicht nur fett betitelt, sondern auch im Studio Two-Rack Studio aufgenommen von Liam Wilson. Da waren auch schon die White Stripes mit ihrem Seven Nation Army, The Kills It All Supergrass. Ob das was hilft, das müsst ihr selbst entscheiden. Hier kommt Gaspar Royant, so heißt er, mit seinem Track All Is Truth. Dim all the lights, put a song to keep us warm. I got smokes and a blanket, I can keep us away from harm. But I won't go out till you bring me back, oh my youth. Because all is truth, because all is truth. Take a picture of us now to remind us how it felt. You know this is our moment, this is where we start to fade. From now on we will act like we agree to this truce. Living all is truth, living all is truth. And I just can't believe you. Yeah, I just can't believe you. Cause nothing's real and all is true. Yeah, nothing's real and all you see is true. Dim all the lights, put a song to keep us warm. I got smokes and a blanket, I can keep us away from harm. But I won't go out till you bring me back, oh my youth. Because all is truth, because all is truth. And take a picture of us now to remind us how it felt. You know this is our moment, this is where we start to fade. From now on we will act like we agree to this truce. Living all is truth, living all is truth. Because all is truth, because all is truth, because all is truth, because all is truth, because all is truth, because all is truth, because all is truth, because all is truth. I just can't believe you. I just can't. Real, Sein Debütalbum Ten Hit Wonder zu nennen, ist ja schon mal eine ganz schöne Ansage. Gaspard Royant hat das getan, sein Track gerade All Is Truth. Ob das ein Hit war, ich glaube auch die anderen Tracks sind nicht wirklich Number One Hits, aber auf jeden Fall Hits für die Tanzfläche. Die Ephemerals sind eine, ja, auch Soul-Funk-Band aus England, ins Leben gerufen von einem gewissen Hillman Montegreen, der sonst auch Gründungsmitglied ist von Hannah Williams and the Tastemakers. Da mag es vielleicht klingeln, die ja, Soul- und Funk-Sängerin aus England, hier sozusagen die Band mit einem Nebenprojekt, und auch die haben gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht. Das Ganze heißt Nothing Is Easy und schon ein bisschen hitlastiger, wie ich finde. Hier kommt der Track Things, in Klammern Part 1 von den Ephemerals. Baby, I've been thinking lately what you've been saying about starting a family. How we're gonna teach 'em when nobody's even preaching about right and wrong? Hate on television, we're hooked on terrorism, nobody's strong. Done crime in their schools, cops don't play by the rules, and that ain't right. I'd tell them that it's cool, just taking them for a fool feels like day at night. I've been thinking lately what you've been saying about starting a family. Stuck in an endless war, lied about what it's for. How can it be that way? Market, anybody is a target of the CIA. Gotta pay for education, pay for medication, and the seizures rise. Fashion's just a sin when they're dying to get thin. We see ourselves through another's eyes. I've been thinking lately what you've been saying about starting.